Das Wort, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Gott segne dieses Wort. Gottes Allmacht. Hier in diesem, am Ende des Matthäus-Evangeliums, im 28. Kapitel, haben wir das, was sich oftmals bezeichnet wird als der große Auftrag. Ja, und das heißt eben, dass wir als Christen und wir, die wir Jesus Christus folgen, eine persönliche Beziehung mit ihm haben, in die Welt gehen und anderen Menschen von Jesus Christus erzählen, ja, die gute Nachricht sozusagen mitteilen. Worauf es hier ankommt, ist entscheidend, dass ihr im ersten Vers 18, wo es heißt, Jesus sagt selber: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Gott segne dieses Wort. Hier haben wir Gottes Allmacht dargestellt und dieses ist wichtig in verschiedenster Weise. Und darauf kommt es an jetzt, das zu verstehen. Denn hier ist Jesus Christus auferstanden, nachdem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und Sünde, Tod, Teufel, das Böse, alles überwunden hat, ein für alle Mal. Durch die Auferstehung hat Gott das bestätigt und wir eben haben dann dadurch nicht nur die Einladung, aber die Entscheidung, die wir treffen müssen, zu ihm dann als reuige Sünder zu kommen. Und wenn es nun heißt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, dann heißt das, alle Macht bezieht sich auf alles, auf die spirituelle Welt, ja, das Dasein, also alles im Himmel und Dämonen und was auch immer da ist. Jesus hat alle Macht über dies und auch alles auf der Erde. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir das anerkennen müssen, das ist also die Autorität Gottes und dieses dann auch praktisch umsetzen können und auch müssen. Denn es kann nun auch sein, dass irgendwie Leute oder sagen, ja, wir haben die Autorität letztendlich, aber das ist falsch, denn die Autorität hat Jesus Christus, wie hier, und Christus und nur Jesus Christus. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat alle Allmacht. Und somit ist jedes Wort, die gesamte Bibel von Anfang bis Ende, Altes Testament und Neues Testament, bestätigt. Und wenn wir das dann lesen, haben wir eben hier wieder einen Hinweis auf die absolute Wahrheit in Jesus Christus, dass Gott eben nicht nur Mensch geworden ist, aber eben wieder auferstanden ist und eben auch dann wiederkommen wird am jüngsten Tag. Und es ist nun so, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen durch die Bibel, dass wir tagtäglich in der Bibel uns aufhalten und lesen und lernen, alles, was wir können über Jesus Christus, wer er ist, Gott im Fleische, ja, Jesus ist Mensch geworden und warum er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und dann in unserer persönlichen persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen und er hilft uns dann, bereitet uns vor, diesen großen Auftrag zu erfüllen. Und das ist jetzt nicht nur so, es kann so sein, muss aber nicht, aber meistens nicht, dass wir zu Christus kommen als reuige Sünder und in unsere persönliche Beziehung eingehen. Aber es ist noch nicht der Moment gekommen, dass wir eben losgehen können und dann den großen Auftrag erfüllen können. Denn Christus hat für jeden Menschen in der persönlichen Beziehung einen Zeitrahmen und einen Plan und Aufgabe, die er erstmal in uns auch erfüllen muss. Das heißt jetzt nicht, dass wir anderen nicht von Jesus Christus erzählen können, Aber wir müssen fest sein, wir müssen firm in der Bibel sein, wissen, was dort steht, nicht nur geschrieben steht, sondern tagtäglich in der Bibel leben und wachsen. Jesus Christus ist ja das Wort. Und die Bibel ist das Wort, was er uns gegeben hat. Und nur so können wir uns Christus unterordnen, seine Allmacht anerkennen. Und er spricht uns dann durch den Heiligen Geist ins Herz, was und wie und wann zu tun ist. Ja, darauf kommt es an. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und dann zeigt er uns dann, was zu tun ist, ja, den großen Auftrag zu erfüllen. Und wir haben dann die Versicherung, dass er, sagt er dann, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit, also bis zum jüngsten Tag. Und das ist sein Versprechen, was wir auch wahrnehmen können und auch wahrnehmen. Und ist dann in und durch ihn bestätigt, unser Herr Jesus Christus durch seine Auferstehung. Und das ist es. Das ist Gottes Allmacht für den großen Auftrag dann. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Darstellung aus dem Matthäus-Evangelium, dass du allmächtig bist, unser Jesus Christus. Und die Einladung ist, die Aufgabe in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Es ist nichts, das wir tun. Es ist alles, was du tust. Wir lassen dich als reuige Sünder in und durch uns wirken. Und der Heilige Geist reinigt uns und hilft uns tagtäglich, wir, die wir in deinem Wort sind, die Bibel lesen, öffnen, lesen und im Gebet zu dir kommen, uns dir unterordnen. Und du zeigst uns dann, was du vorhast und hilfst uns dann, auch den großen Auftrag zu erfüllen. Es ist alles das, was du tust. Es ist nichts, was wir in eigener Stärke und Kraft tun können. Und deswegen bist du ja für uns am Kreuz gestorben, dass wir dann in und durch dich deine Allmacht wahrnehmen und auch selber uns dann leiten und lassen können durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht. Hilf uns, dir zuzuhören, nicht nur zu beten und dass wir nicht nur sprechen, sondern dass wir auch ruhig sind, still. Und der Heilige Geist spricht uns dann ins Herz. Auch ein Zeichen Gottes Allmacht. Und du bist immer bei uns bis ans Ende der Zeit. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.